Der vierte Übelstand ist die geringe Übereinstimmung, die geringe Einigkeit in der Regierung. Es ist wirklich bejammernswert, dass man von keiner Reform sprechen kann, ohne dass sie sofort bekämpft wird und tausend Drohungen angewendet werden. Dieser Übelstand mag auch andere Ursachen haben. Eine ist sicherlich die, dass ein einziger gegen so viele unvollkommene und wohl gar abscheuliche Menschen standhalten und ankämpfen muss, während, um sie zu überwinden, ganze Legionen von Soldaten nötig wären. Der Pater General ist fern, die Provinziale und Rektoren mögen es, aus Furcht vor einem Aufstand mit niemand verderben, wobei denn alles bleibt, ohne dass einer etwas helfen könnte. Am besten regiert, wer sich dem Platze der Partei am besten anzupassen und ihre Launen zu unterstützen weiß. Daher kommt es, dass das Ganze in Trümmer und Verfall gerät. Der fünfte Übelstand, der dem vorhergehenden folgt, ist der Mangel an Züchtigung, wovon man viele Beispiele grober und ungeheurer Fälle niederschreiben könnte, die stillschweigend hingegangen sind. Daher entstehen Verräter und Spione, die, wie man sagt, in großer Zahl vorhanden sind, wenn auch unter ehrenvollerem Namen, damit sie beim Übeltun noch Gunst einheimsen. So auch die Schmeichler, ein sehr häufiges Laster und gerade der unrechte Weg zur Abstellung der Unsicherheit, die in unserer Regierung herrscht. Da nun der Pater General, auch wenn er abwesend und fern ist, alles selbst zu Ende führen will, und die ganz verschieden lautenden Briefe einander wieder streiten, so ergeben sich Aufschub und Verzögerung. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit verloren geht, ehe man ein Amt besetzt oder eine Angelegenheit entschieden hat, weil man so fern steht und so vieles damit zusammenhängt, dass man nicht weiß, wo man beginnen soll. Mit Antworten und Erwiderungen gehen ganze Jahre hin, wodurch Plänen und Begünstigungen, Klagen und Berufungen beim Papste und anderen Machthabern weiter Spielraum gegeben wird. Keinen Schaden von Bedeutung in der Gesellschaft gibt es fast, der nicht aus dieser Quelle fließt, die hinsichtlich der Unordnungen am reichlichsten fließt und dennoch am besten verteidigt wird von denen, welche die Ämter innehaben, so dass niemand an diesem Punkt zu rühren wagt, aus Furcht, man möchte ihn für überspannt und leichtfertig halten. Ich fürchte gar sehr, dass eine weitere Ursache der oben angedeuteten Widerwärtigkeiten und Unordnungen die Ungerechtigkeit sei, die allmählich unter mancherlei Vorwand sich völlig zur Beherrscherin unserer Regierung gemacht hat, dergestalt, dass sie nach Art und schlechter Säfte im menschlichen Körper Leidenschaften und üble Vorgänge erregt. Die Ämter gibt man und verteilt man an sehr wenige, 20 oder 30 ungefähr haben die Hauptämter inne, und die übrigen, die nach der allgemeinen Meinung nicht geringere Ansprüche haben, sind aus diesem oder jenem Grunde für immer davon ausgeschlossen. Darin liegt ein sehr großer Missbrauch, um die Wahrheit zu sagen, der, weil er so viele Jahre hindurch gedauert hat, die Geister in Bitterkeit und Widerwillen erhält, woraus immer Geschwüre entstehen, die unter Umständen zu Unruhen und Änderungen ausfaulen, wie man doch jeden Tag sieht. Die Wahrheit zu sagen, es ist wohl etwas dagegen geschehen, aber sehr wenig, weil man immer nur um dieselben Personen gekreist ist. Und wie der größere Teil für die Ämter untauglich ist, bleiben die ernsten Männer stattdessen davon ausgeschlossen und infolgedessen werden sie und andere angewidert und unzufrieden. Bei den Syndikationen, welche nichts anderes sind als geheime Nachforschungen über Irrtümer und Vergehen anderer, die insgeheim, ohne Beweis und ohne die Partei zu hören, vor den Superior angestellt werden, finde ich, dass es eine sehr schwierige Angelegenheit ist, wegen der Verschiedenheit der Umstände, die dabei auftreten. Lehnen wir diese Nachforschungen gänzlich ab, so steht die Tür allen Vergehen offen, besonders den geheimen. Und nicht nur können sie anders nicht unterdrückt werden, sondern sie werden obendrein noch gefördert. Billigen wir sie aber, so verfällt man wieder in den anderen Übelstand, dass nämlich auf diesem Wege die Guten belästigt werden, weil der Verleumdung und falscher Anklage freier Spielraum gelassen ist, wodurch diejenigen sehr geschädigt werden, die man bezichtigt hat, noch ehe sie etwas davon wissen oder die Anklagen als falsch erkannt sind. Ich wage zu behaupten, dass, wenn die Archive unseres Hauses in Rom sorgfältig durchforscht würden, man keinen einzigen anständigen Menschen fände, wenigstens unter denen, die fern und dem Patergeneral unbekannt sind, weil alle durch Angeberei bemäkelt sind, die einen mehr, die anderen weniger. Das Übel ist, dass man keine Strafe dagegen anwendet, sondern dass diejenigen, welche bei solchen Maßregeln im Spiele waren, sogar zu den Vertrautesten gehören. Wenn dem so ist, wird es durchaus notwendig sein, dass solche verderbliche Archive verbrannt werden, sintemalen es lange her ist, dass man daraus den Nutzen geschöpft hat, den man sich einbildete, und sie im Gegenteil eine Quelle ständiger Unsicherheit und Verwirrung sind, wodurch der Ruf vieler anständiger Leute sehr geschädigt wird. Ich sage also, dass, so viel ich weiß, es keine Gemeinschaft gibt, worin man so geringe Belohnungen für die Tugend sieht wie in der unsrigen. Im Gegenteil sehen wir, dass die Gesellschaft keine Belohnungen für die Wissenschaften aussetzt, und außerdem sind gewisse Anerkennungen durch Grade, die man zu verleihen pflegt, aufgehoben worden. Auf dieselbe Weise wird der Gebildete wie der Ungebildete behandelt. Ja, hinsichtlich der Ämter wird er sogar für ein Hindernis gehalten mit der Begründung, tüchtige und gebildete Köpfe leisteten in den Geschäften nichts oder es sei nicht recht, sie von ihren Studien abzulenken. Man beachte jedoch wohl, dass die wahre Ursache nur diese ist, man will, dass alle gleich sein und keiner sich hervortue.